zum Gott, wer weiß, wie vielten Mal bin ich zurück im Hafen. Den Seesack voller Träume hab ich ausgekippt. Der Wirt reibt sich die Hände, wie ums Eck die leichten Damen. Man kennt mich hier als altgedienten Taugenichts. Oh, von allen Seiten Lottmusik, der Rausch und junge Dinger. Aber ich werd ja nicht jünger. Die Nacht ist noch jung, also wollen wir uns vergnügen. Die Nacht ist noch jung und das Fass noch längst nicht leer. Ich frag mich warum, oh warum bin ich so müde. Die Nacht ist noch jung, aber ich schon lang nicht mehr. Als ich der Stolz der Mannschaft war, vor viel zu vielen Jahren, hab ich 10 Liter täglich in mich reingekippt. Heut nehm ich abends was fürs Herz und morgens für den Magen und schimpfe auf die Jugend, die verweichlicht ist. Ei, die anderen ruft das Abenteuer, die tosenden Wellen und Wogen. Aber mich ruft meine Koje. Die Nacht ist noch jung, also wollen wir uns vergnügen. Die Nacht ist noch jung und das Fass noch längst nicht leer. Ich frag mich warum, oh warum bin ich so müde. Die Nacht ist noch jung, aber ich schon lang nicht mehr. Doch auf einmal steht da schon wieder eine Pulle vor mir auf dem Tisch. Hilft ja nichts, es hilft ja nichts. Und schon wieder trifft eine Schönheit mein Piratenherz mit ihrem Blick. Hilft ja nichts, es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts, wenn die Feuer erst brennt, dann singen wir laut bis zum Morgenrot. Ei, ich bin älter und dicker geworden, doch scheiße, ich bin auch nicht tot. Die Nacht ist noch jung, also wollen wir uns vergnügen. Die Nacht ist noch jung und das Fass noch längst nicht leer. Ich frag mich warum, oh warum bin ich so müde. Die Nacht ist noch jung, aber ich schon lang nicht mehr. Die Nacht ist noch jung, aber ich schon lang nicht mehr.